ORAD.de, one app a day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus, Grüezi und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Da diese Folge an einem Freitag veröffentlicht wird, wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Feiert schön, passt gut auf euch auf. Ihr wisst, was ich euch sagen will. Kommen wir zur App, einer Android-App natürlich. Und zwar der App Soundhound Musikerkennung und Musikwiedergabe. Kostenpunkt übrigens 5,49. Ich glaube, es gibt auch eine Gratis-Version, aber irgendwann habe ich die hier mal gekauft und ja, seitdem benutze ich dann die halt. Ja, Android-App, Preis habe ich euch gesagt. Für die Familienmediathek zugelassen. Aktuelle Versionsnummer, Größe und erforderliche Android-Versionsnummer variieren je nach Gerät. Und die App hat bei 37.380 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4,5 Sternen. Wozu ist die App? Ihr hört ein Lied und dann macht sie genau das, was Shazam macht oder auch Google Play Music Search oder wie das Widget heißt. Ihr klickt auf Zuhören und dann hört sie zu und dann sagt sie euch meistens, was das für, denn da für ein Song ist. Also identifiziert. So. Ihr könnt dann auch gleich noch irgendwie nochmal suchen und das Ganze mit Live-Lyrics anzeigen lassen und irgendwie Links haben zu Play Music, um das Lied zu kaufen und zu Spotify und zu YouTube häufig auch noch. Das Ganze ist ein bisschen nicht so übersichtlich. Für die meisten Lieder nutze ich lieber tatsächlich dieses von Google, das Musikerkennungs-Widget. Funktioniert übrigens einwandfrei. Da hat man einfach dann das Lied und dann hat man keine Zusatzfunktionen, beziehungsweise wird direkt in den Play Store weitergeleitet, um das Lied kaufen zu können, aber sonst halt kein Gedöns. Soundhound hat halt dieses ganze Social-Gedöns und irgendwie man verbindet sich mit Spotify und so weiter und so fort. Brauche ich alles nicht. Warum benutze ich es denn dann trotzdem, fragt ihr euch? Ganz einfach, weil das häufig dann doch noch mehr Lieder erkennt, besonders wenn das nicht so Mainstream-Musik ist. Erkennt es mehr Lieder als das Google Play Music Search Dings Widget, was ich euch eben genannt habe. Deswegen, Download und Kaufempfehlung meinerseits für Soundhound. Ich habe bestimmt über die App schon mal gesprochen, aber jetzt habe ich halt nochmal darüber gesprochen. Doppelt hält besser. Falls ich darüber schon gesprochen habe, oder vielleicht habe ich auch nur für iOS darüber gesprochen. Auf jeden Fall läuft Soundhound auf meinem Daily Driver, dem Xiaomi Mi 5S, einwandfrei und ohne Probleme. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.